Herb Smith nahm Charlene McKenzie wie geplant am Nachmittag des 2. Januar 1977 zu seiner zweiten Frau. Die Trauung fand in der Congregational Church in Southwest Bend statt. Der Vater der Braut, ein fast blinder 80-jähriger Herr, war Brautführer. Johnny stand neben seinem Vater und präsentierte die Ringe im genau passenden Moment. Es war eine schöne Feier. Sarah Hazlett nahm mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn, der gerade seine Babyhaftigkeit hinter sich ließ, teil. Sarah war schwanger und strahlte, ein Bild des Glücks und der Erfüllung. Bei ihrem Anblick empfand Johnny überraschenderweise wieder bittere Eifersucht, wie einen unerwarteten Gasangriff. Dieses Gefühl verflog Augenblicke später wieder, und Johnny ging beim Empfang nach der Hochzeit zu ihnen. Er sah Sarahs Mann das erste Mal. Er war ein großer, gut aussehender Mann mit einem bleistiftdünnen Oberlippenbärtchen und vorzeitig ergrautem Haar. Sein Wahlkampf für den Sitz im Senat von Maine war erfolgreich gewesen, und er hielt einen Vortrag darüber, was die nationalen Wahlen wirklich bedeuteten, wie schwer es war, mit einem unabhängigen Gouverneur zu arbeiten, während Danny an seinem Hosenbein zupfte und zu trinken verlangte. »Zu trinken, Daddy, trinken, trinken!« Sarah sagte wenig, aber Johnny spürte den Blick ihrer strahlenden Augen auf sich. Ein unbehagliches Gefühl, aber irgendwie nicht unangenehm, vielleicht ein wenig traurig. Der Alkohol floss in Strömen auf der Feier, und Johnny trank ausnahmsweise einmal zwei Gläser mehr als die üblichen zwei. Vielleicht lag es auch an dem Schock, Sarah wiederzusehen, dieses Mal mit ihrer Familie, oder vielleicht nur an der Erkenntnis, die in Charlenes strahlendem Gesicht geschrieben stand, dass Vera Smith wirklich nicht mehr da war, und zwar für immer. Als er 15 Minuten, nachdem die Hazlitts gegangen waren, zu Hector Markstone ging, dem Vater der Braut, war er auf angenehme Weise benommen. Der alte Mann saß in einer Ecke bei den verwüsteten Überresten der Hochzeitstorte. Seine von Arthritis gekrümmten Hände waren über dem Knauf des Gehstocks verschränkt. Er trug eine dunkle Brille. Ein Bügel war mit schwarzem Isolierband geklebt. Neben ihm standen zwei leere Bierflaschen und eine halbvolle. Er sah Johnny durchdringend an. »Herbs, Junge, nicht?« »Ja, Sir.« Ein längerer und noch durchdringenderer Blick, dann sagte Hector Markstone, »Sie sehen aber gar nicht gut aus, Junge.« »Zu viele lange Nächte, nehme ich an.« »Sie sehen aus, als könnten Sie ein Stärkungsmittel vertragen, etwas, das Sie aufbaut.« »Sie waren im Ersten Weltkrieg, nicht?« fragte Johnny. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter ein Croix de Guerre, waren an der blauen Anzugjacke des alten Mannes angesteckt. »Allerdings«, sagte Markstone, und sein Gesicht hellte sich auf, »habe unter Black Jack Pershing gedient, AEF, 1917 und 18. Wir gingen durch dick und dünn, der Wind wehte und die Kacke war am Dampfen. Der Wald von Below, Junge, der Wald von Below. Heute ist das nur ein Name in den Geschichtsbüchern. Aber ich war dort. Ich habe Männer dort sterben sehen. Der Wind wehte und die Kacke war am Dampfen und die ganze verdammte Bande kam aus dem Gestrüpp.« »Und Charlene sagte, dass ihr Sohn, ihr Bruder Buddy, ja, wäre jetzt ihr Stiefonkel, Junge. Ob wir den Jungen geliebt haben? Ich denke schon. Sein Name war Joe, aber alle haben ihn nur Buddy genannt, fast vom Tag seiner Geburt an. Charlenes Mutter begann an dem Tag zu sterben, an dem dieses Telegramm eintraf.« »Er ist im Krieg gefallen, nicht?« »Ja«, sagte der alte Mann langsam, »Saint-Lô, 1944. Nicht weit vom Wald von Below entfernt, jedenfalls nach unseren Maßstäben hierzulande. Sie haben Buddys Leben mit einer Kugel beendet, die Nazis.« »Ich arbeite an einem Essay«, sagte Johnny und kam sich in seinem beschwipsten Zustand sehr schlagfertig vor, weil er das Gespräch geschickt auf das Thema gebracht hatte. »Ich hoffe, es an Atlantic oder Harper's verkaufen zu können.« »Schriftsteller, ja?« Die dunkle Brille musterte Johnny mit neu erwachtem Interesse. »Nun, ich versuche es«, sagte Johnny. Er begann, seine List zu bereuen. »Ja, ich bin Schriftsteller. Ich schreibe in meine Notizbücher, wenn die Nacht hereingebrochen ist.« »Jedenfalls wird der Essay von Hitler handeln.« »Hitler? Wieso Hitler?« »Nun, angenommen, nur angenommen, Sie könnten in eine Zeitmaschine springen und sich in das Jahr 1932 zurückversetzen, nach Deutschland. Weiter angenommen, dass Sie Hitler begegnen. Würden Sie ihn töten oder am Leben lassen?« Die dunklen Brillengläser des alten Mannes wandten sich Johnnys Gesicht zu. Jetzt kam sich Johnny plötzlich gar nicht mehr beschwipst oder schlagfertig oder listig vor. Alles schien davon abzuhängen, was dieser alte Mann zu sagen hatte. »Ist das ein Witz, Junge?« »Nein, kein Witz.« Hector Markstone nahm eine Hand vom Knauf seines Stockes weg. Er steckte sie in die Tasche seiner Hose und suchte dort scheinbar eine Ewigkeit herum. Schließlich zog er sie wieder heraus. Er hielt ein perlmuttbesetztes Taschenmesser in ihr, das im Lauf der Jahre so weich und glatt wie Elfenbein geworden war. Nun kam die andere Hand ins Spiel und klappte die Klinge des Taschenmessers mit der sorgfältigen Behutsamkeit der Arthritis auf. Im Licht des Saals schimmerte sie voll teuflischer Boshaftigkeit. Ein Messer, das 1917 nach Frankreich gereist war, mit einem Jungen, der Teil einer jungen Armee und bereit gewesen war, den schmutzigen Hunnen daran zu hindern, Babys mit Bajonetten aufzuspießen und Nonnen zu vergewaltigen und gleichzeitig den Franzmännern noch die eine oder andere Lektion beizubringen. Und die Jungs waren mit Maschinengewehrfeuer empfangen worden, die Jungs hatten Durchfall und tödliche Grippe bekommen, die Jungs hatten Senfgas und Phosgengas eingeatmet, die Jungs waren aus dem Wald von Belleau herausgekommen wie verängstigte Vogelscheuchen, die das Antlitz von Lord Satan persönlich gesehen hatten. Und wie sich herausgestellt hatte, war alles umsonst gewesen, alles hatte noch einmal wiederholt werden müssen. »Sehen Sie das?« fragte Markstone leise. »Ja«, hauchte Johnny. »Das hier würde ich diesem schwarzen, verlogenen Mörder ins Herz stoßen«, sagte Markstone. »Ich würde sie so weit hineintreiben wie möglich, und dann würde ich sie herumdrehen.« Er drehte das Messer langsam mit der Hand herum, erst im Uhrzeigersinn, dann entgegengesetzt. Er lächelte und zeigte babyglattes Zahnfleisch und einen wackligen gelben Zahn. »Aber vorher«, sagte er, »würde ich sie in Rattengift tauchen.« »Hitler töten«, sagte Roger Chatsworth, dessen Atem kleine Wölkchen bildete. Die beiden fuhren Ski im Wald hinter dem Durham-Haus. Es war sehr still im Wald. Es war schon Anfang März, aber dieser Tag war klar und kalt wie im Januar. »Ja, ganz recht.« »Interessante Frage«, sagte Roger. »Sinnlos, aber interessant. Nein, ich würde es nicht tun. Ich glaube, dass ich mich stattdessen der Partei anschließen würde, um zu versuchen, die Dinge von innen heraus zu ändern. Vielleicht wär's doch möglich gewesen, ihn zu läutern oder auszuschalten, vorausgesetzt, dass man schon gewusst hätte, wie alles kommen würde.« Johnny dachte an die abgesägten Billardstöcke, er dachte an die strahlend grünen Augen von Sonny Alleyman. »Es wäre aber auch möglich gewesen, dass man selbst getötet würde«, sagte Johnny. »Diese Kerle haben 1933 nicht nur Bierlieder gegrölt.« »Ja, das ist wohl wahr.« Er zog eine Braue hoch und sah Johnny an. »Was würden Sie denn tun?« »Das weiß ich wirklich nicht«, sagte Johnny. Roger wechselte das Thema. »Haben Ihr Vater und seine Frau ihre Flitterwochen genossen?« Johnny grinste. Sie waren nach Miami Beach gegangen, Streik des Hotelpersonals und so weiter. »Charlene hat gesagt, dass sie sich wie zu Hause gefühlt hat, weil sie ihr Bett selbst machen musste. Mein Dad sagt, dass er sich wie ein Freak vorkommt, weil er schon im März einen Sonnenbrand hat. Aber ich glaube schon, dass es beiden Spaß gemacht hat.« »Und Sie haben beide Ihr Haus verkauft?« »Ja, beide am selben Tag. Haben auch fast dafür bekommen, was Sie haben wollten. Und wenn ich nicht immer noch diese verwünschten Krankenhausrechnungen auf dem Hals hätte, wäre es eine klare Sache. Johnny. Ja? Nichts, lassen Sie uns umkehren. Ich habe noch etwas Shivas Regal, falls Sie darauf Appetit haben. Ich glaube schon, sagte Johnny. Sie lasen jetzt Jude the Obscure. Und Johnny war überrascht gewesen, wie schnell und selbstverständlich sich Chuck darin eingefunden hatte, nachdem er während der ersten 40 Seiten schwer gestöhnt und gemurrt hatte. Er gab zu, dass er abends vorauslas, und er wollte etwas anderes von Hardy lesen, wenn sie damit fertig waren. Zum ersten Mal in seinem Leben las er, weil es ihm Spaß machte, wie ein Jüngling, der gerade von einer älteren Frau in die Freuden des Sex eingeführt worden ist, konnte er jetzt nicht mehr genug davon bekommen. Das Buch lag offen, aber umgedreht auf seinem Schoß. Sie waren wieder beim Pool, aber er war noch leer. Er und Johnny trugen beide leichte Jacken. Über ihnen wuselten weiße Wolken über den Himmel und versuchten vergebens, sich so sehr zusammenzuballen, dass sie es regnen lassen konnten. Die Aura der Luft war geheimnisvoll und süß. Der Frühling war nicht mehr fern. Es war der 16. April. »Ist das wieder so eine Trickfrage?« fragte Chuck. »Nein.« »Nun, würden Sie mich erwischen?« »Pardon?« Das war eine Frage, die keiner der anderen gestellt hatte. Ja, »wenn ich ihn töten würde, würden Sie mich erwischen?« Mich am nächsten Laternenfall aufhängen? Mich 10 Zentimeter über dem Boden den Zappelphilipp machen lassen? Nun, ich weiß nicht, sagte Johnny langsam. Ja, ich denke schon, dass sie dich erwischen würden. Ich könnte nicht wieder in meine Zeitmaschine springen und in eine wunderbar veränderte Welt zurückkehren? Ins gute alte 1977? Nein, ich glaube nicht. Tja, darauf käme es trotzdem nicht an. Ich würde ihn töten. Einfach so? Klar. Chuck lächelte ein wenig. Ich würde mir einen dieser hohlen und mit Gift gefüllten Zähne zulegen oder eine Rasierklinge im Hemdkragen verstecken oder sowas. Wenn Sie mich erwischen sollten, würden Sie nicht mehr viel mit mir anstellen können. Aber ich würde es tun. Wenn ich es nicht täte, müsste ich befürchten, von den Millionen Menschen, die er umgebracht hat, bis ins Grab hinein verfolgt zu werden. »Bis ins Grab«, sagte Johnny etwas kläglich. »Alles klar, Johnny?« Johnny zwang sich dazu, Chucks Lächeln zu erwidern. »Ja, prima. Ich nehme an, dass mein Herz eben einen Schlag ausgesetzt hat oder so.« Chuck las unter dem milden, leicht bewölkten Himmel weiter in Jude. Mai. Der Geruch von frisch gemähtem Gras war zu seinem alljährlichen Gastspiel zurückgekehrt, ebenso die ständigen Favoriten Geißblatt, Staub und Rosen. In Neuengland bleibt der Frühling wirklich nur eine einzige, unbezahlbare Woche lang zu Gast. Dann holen die Disc-Jockeys die Golden Oldies der Beach Boys hervor. Im ganzen Land hört man das Dröhnen der spazierenfahrenden Honda und der Sommer senkt sich mit einem gewaltigen Plumps herab. An einem der letzten Abende dieser unbezahlbaren Frühlingswoche saß Johnny im Gästehaus und sah in die Nacht hinaus. Die Frühlingsdunkelheit war weich und tief. Chuck war mit seiner derzeitigen Freundin, einem intellektuelleren Typ als das letzte halbe Dutzend, zu einer Schulveranstaltung gegangen. »Sie liest«, hatte Chuck Johnny im Vertrauen erzählt, »ein Mann von Welt zu einem anderen.« Ngo war nicht mehr da. Er hatte Ende März die Staatsbürgerschaftsunterlagen bekommen, hatte sich um einen Job als Obergärtner in einem Urlaubshotel in North Carolina beworben, war vor 3 Wochen zu einem Vorstellungsgespräch gebeten und auf der Stelle engagiert worden. Vor seiner Abreise hatte er noch einmal mit Johnny gesprochen. »Ich glaube, Sie machen sich zu viele Sorgen um Tiger, die gar nicht da sind«, hatte er gesagt. »Der Tiger hat Streifen, die mit dem Hintergrund verschmelzen, so dass man ihn nicht sieht, und deshalb sieht ein besorgter Mann überall Tiger.« »Es gibt einen Tiger«, hatte Johnny geantwortet. »Ja«, hatte Ngo zugestimmt, »irgendwo. Aber Sie werden inzwischen immer dünner.« Johnny stand auf, ging zum Kühlschrank und schenkte sich eine Pepsi ein. Damit ging er hinaus zum kleinen Tisch. Er setzte sich hin und dachte darüber nach, wie glücklich sich doch jedermann schätzen konnte, dass Zeitreisen völlig unmöglich waren. Der Mond ging auf, ein orangefarbenes Auge über den Pinien und hämmerte einen blutigen Pfad über den Swimmingpool. Die ersten Frösche quakten und sprangen. Nach einer Weile ging Johnny noch einmal hinein und kippte einen kräftigen Schuss Ron Rico in seine Pepsi. Dann ging er wieder hinaus, setzte sich hin, trank und beobachtete, wie der Mond langsam immer höher am Himmel emporstieg und seine Farbe dabei von Orange zu einem geheimnisvollen, stummen Silber wandelte.